herzlich willkommen zum Uncast Episode 234 und die erste Folge in diesem Jahr. Juhu! Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und was würde sich eher anbieten als mal im Thema heute einen kleinen Ausblick auf das Android-Jahr 2015 zu werfen. Was haben wir denn da so alles zu erwarten? Ja, ich tue ja gern mal so ein bisschen das Orakel befragen, ne? Am Jahresanfang mal sehen, wo ich dann wieder daneben lag oder wo es ging. Ja, ja klar, dann erstaunlich viele News. Aber die kommen auch natürlich so ein bisschen in das Gehege mit dem Ausblick auf 2015. Aber das wird sich halt so durchziehen. Aber normal, ja, auch die News-Redaktionen mögen das am Jahresanfang ein bisschen zu rätseln, was kommen könnte. Community war auch wieder ein bisschen aktiv und natürlich auch die App der Woche. Das ist mal was ganz Besonderes. Ist ja aber die App der Woche eigentlich immer, gell? Ja. Ja. Ausblick auf das Jahr 2015. Jetzt gucke ich mir gerade hier, was ich mir für schöne Notizen gemacht habe im Emacs hier. Der Nexus Player. Genau, das ist doch ein Kandidat, was 2015 sicherlich noch für Aufregung Aufregung sorgen wird im Android-Bereich. Android TV ist es ja im Prinzip. Ja, Android TV, der Nexus Player ist ein Player mit Android TV. Sony hat ja schon angekündigt in seinen neuen TV-Geräten, in seinen hochpreisigen, ja, das Android TV einzubauen. Ja. Ich denke mal, andere Hersteller werden bald folgen. Ich glaube, es haben sogar schon welche angekündigt jetzt. Ja, Anbieter für weitere Set-Top-Boxen wird sicherlich auch geben. 2015, da kann man davon ausgehen. Also ich denke, dass Android TV 2015 durchaus ein Thema sein wird. Ja, genau wie Google TV das Thema 2013 war. Aber hoffentlich nicht so endet. Ja. Denn es steht und fällt alles natürlich wiederum mit den Möglichkeiten, die das Android TV bietet, einfach den Konsumenten. Das ist eben das große Teil. 2014 hat ganz klar, das hatte ich letztens ja gesagt, Fire TV meiner Meinung nach in dem Bereich absolut die Spitze erklommen. Android TV 2015 wird sehr schwer haben, aber es gibt durchaus eine Chance, dass durch den hardwaremäßigen Verbau in den Geräten namhafter Hersteller Android TV dann doch ein bisschen in Fahrt kommt. Ja? Dann muss Google eben schauen nach den Inhalten. Und das ist eben auch ein Problem bei dem ganzen 2015er Gedöns mit dem Nexus Player. Wie werden die Rechte aussehen? Da muss mehr Content ran und Google hat's schwer mit den Firmen da zu verhandeln, offenbar. Ich weiß nicht warum, aber Apple hat das Gefühl, hat immer so ein klein wenig so einen Vorteil. Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Vielleicht, weil Apple auch bei einigen Filmfirmen mitmischt. Ja, Google eigentlich weniger. Vielleicht deswegen, ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall, das wird ein Knackpunkt werden. Und das ist der Grund, warum wir auch den Nexus Player noch nicht hier haben. Ja, offiziell zu kaufen gibt. Vielleicht wird es ja jetzt bald was geben. Ich hoffe es zumindest mal. Ja, was ist das Problem bei den Rechten vom Nexus Player? Ähnlich wie bei Google TV, da haben die Filmfirmen, die Fernsehstationen zum Beispiel dafür gesorgt, dass man auf ihre Inhalte von Google TV nicht zugreifen kann. Das Gerät wurde gesperrt und wenn Google mit den Filmfirmen und mit den TV-Sendern hier nicht zusammenarbeitet, könnte das eben auch passieren. Wobei bei Android TV der Ansatzpunkt ja ein anderer ist. Ja, ist ein bisschen anders gemacht als Google TV, von daher gibt's da weniger Probleme. Das ist mehr das Fire TV von Google. Ja. Aber dennoch, das Content-Problem bleibt. Genauso sieht's übrigens auch aus bei dem nächsten Punkt, was 2015 bestimmt weltweit zumindest mal einen riesen Einschlag haben wird, meiner Meinung nach. Und zwar ist es YouTube Music Key. So still und heimlich hat sich das ja so vorgedrängt. Ja, bei uns ist es noch nicht offiziell, natürlich, zu bekommen. In den USA ist es auch ruhig gestartet. Das gab es nicht so ein großes Tamtam. Aber bei den Apps auf Android beispielsweise kann man schon sehen, wohin die Reise da geht. YouTube und Play Music fallen irgendwie zusammen, was Musik angehört, ja, und der YouTube Music Key bietet dann eben das, was jetzt unter All Access bekannt ist und eben werbefreier Zugang zu den YouTube Musikvideos in einem. Man kann oft mit der Play Music App YouTube Videos anschauen und mal sehen, wie lange es dauert, bis man über YouTube auch eben Lieder abspielen kann ohne Videos. Ja, mal sehen, wie das wird. Vielleicht geht's auch dann Richtung Google Play Music. Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall geht diese Music Key zusammen. Ja, es gilt dann für beides. Und das hört sich alles sehr gut an, ist auch toll. Und genau da ist das Problem bei den Rechteverwertern. Die wollen nämlich Kohle haben. Und während ja bei All Access schon viele Titel mit drin sind, die man sich dann also für diese Flatrate für 9,99, wenn es richtig weiß, anhören kann, ist bei YouTube sogar so, dass da ja Google schon jahrelang im Streit liegt mit der GEMA und deswegen also Videos mit GEMA-geschützter Musik so einfach nicht abzuspielen sind. Die werden gesperrt, aus Deutschland nicht abrufbar und deswegen gibt's eben auch großen Streit wegen der Vergütung. GEMA will mehr, Google sagt, das ist zu viel, dann können wir YouTube nicht mehr betreiben, wenn die so viel wollen in Deutschland. GEMA sagt, das ist noch viel zu günstig, viel zu wenig, was wir haben wollen. Tja, und letztendlich ist es eben seit Jahren so, keine GEMA-Videos auf YouTube. Dadurch haben die Künstler schon Millionen an Euro verloren. Tja, so sieht es aus. Wer da böse ist, keine Ahnung. Das hat sich dann letztes Jahr, ist es schon ins Lächerliche abgedriftet, was da abging. Und mittlerweile ist es nur noch ein Kindergarten, ja, mit dieser Einigung. Beide Sturböcke knallen da aufeinander. Und deswegen ist die große Frage, wie ist das mit dem Music Key? Ja, das wäre eigentlich eine Chance für beide einzulenken. Music Key als Abo-Service, das heißt, da nimmt Google auch was ein, kann dann auch eventuell was dann der GEMA zahlen, was sie wollen. Ja? Und somit könnte man sich ja einigen. Ich hoffe, dass da das Kindergartengehabe bald abgetan wird und dass sich mit dem Music Key das dann so herauskristallisiert, dass man dann zumindest mal die YouTube-Videos, wer Music Key hat, auch die GEMA-YouTube-Videos sehen kann. Auch wenn die Freien, also die Freien, die Nichtzahler dann eben das immer noch nicht sehen könnten, ja, wenn sich da keine Einigung ergibt. Aber so wird's ja schon mal gehen. Ja, das wäre auch eine gute Sache. Es ist auch die natürlich eine rechtliche Frage, ob YouTube da überhaupt noch eine Genehmigung dann einholen muss, wenn das über Play Music läuft. Ja, diese Videos. Ja, auch das ist wohl eine Frage für die Rechtsabteilung. Aber das alles führt natürlich dazu, dass YouTube Music Key eben bei uns noch nicht aktiv ist und man kann nur hoffen, dass es noch bis 2015 irgendwann in 2015 es eine Einigung gibt und dass der Dienst ja auch angeboten wird, weil die Idee des Zusammenwachsens finde ich ganz gut. Immer mehr Menschen hören Musik über YouTube. Ja? Und das hat auch einen Grund. Es ist einfach, es ist schnell, man hat auch Videos mit dabei, auch wenn das oftmals nicht der ausschlaggebende Grund ist, man will einfach das Lied hören. Es ist sowas wie Wunschliste aus dem damaligen Radio. Ja? Und ja, das ist eine interessante Sache. Ob natürlich die Leute bei uns bereit sind, dafür auch einen monatlichen Obolus zu entrichten, das wird sich zeigen. Dieser hat ja beispielsweise ein riesiges Angebot, mehr noch als Google an einzelnen Titeln. Und für 10 Euro im Monat kann man sich da eben den Zugang sichern. Ja, warum nicht? Ja, also ich bin ja lange ja schon bei Deezer dabei und das war ja auch eine schöne Sache. Dennoch schaue ich als manchmal auch auf YouTube vorbei und gucke dort mal nach bestimmten Songs, die eben nicht vorhanden sind bei Deezer. Ja, das gibt's auch. Wenn man so ein bestimmter Musikgeschmack hat, zum Beispiel J-Pop, ja, der J-Rock, dann ist man auf YouTube auf jeden Fall besser aufgehoben. Da hat man genau das, die Sache. YouTube ist unglaublich vielseitig, ja. Exotische Dinger, uralte Sachen, ja, die es nirgends mehr gibt. Ja, unfassbar, geht da mal rein, sucht da mal einen Underground Trance oder Techno Song, ja, aus den Mitte 90ern, ja, und ihr werdet erstaunt sein, ja, dass ihr die Titel dort findet. Unglaublich ist das. Ja, und die findet man eigentlich sonst kaum noch. Ja, also YouTube ist da bei vielen sehr beliebt, angeblich, das habe ich jetzt schon von so vielen Stellen und Webseiten und Podcasts gehört. In den USA ist es so, dass dort die Jugendlichen, die Kinder quasi nur noch über YouTube Musik hören. MTV ist komplett weg vom Fenster bei denen und auch alle anderen Dienste, auch iTunes und so weiter, wird im Vergleich zu dem YouTube viel, viel weniger genutzt. Und das sagt schon einiges darüber aus, ja. Dass YouTube auch eine Musikplattform ist. Und das hat Google erkannt und mit dem MusicKey meiner Meinung nach den richtigen Weg eingeschlagen. Ich würde es lieber heute als morgen benutzen, ja. Wenn ich dann nämlich so ein Komplettpaket bekomme, YouTube plus All Access für einen monatlichen Obolus von 9,99 oder sogar spekulativ 7,99, ja, wird sich dann zeigen, dann wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja. Was will man mehr? Jo, also, das wird ein großes Thema sein, denke ich, die vielleicht nicht nur YouTube MusicKey alleine, sondern auch eben zusammen mit den mit dem Android TV, die Multimedia-Funktionen und Musikgewohnheiten der Massen. 2015 meiner Meinung nach ein Schlüsseljahr da drin. Hier werden auch Weichen gestellt für die Zukunft dann mit all den Diensten, mit all den Streaming-Angeboten, sowohl im Video als auch im Musikbereich. Jetzt ist hier so langsam der Wendepunkt erreicht, wo wir sagen können, ja, hier, ab hier geht's mit der CD bergab und mit dem Streaming hoch und auch mit den DVDs und Blu-Rays geht's bergab und auch hier mit dem Streaming hoch. So, zwar muss es jetzt nicht unbedingt hier 2015 passieren, aber man sieht ja schon, wo das hinführt. 2015 ist bestimmt ein Schlüsseljahr für Streamingdienste und der Anfang vom sanften Ende für die anderen alten Medien. Ja, was noch? Smartwatches. Wird es das Jahr der Smartwatch? Bestimmt. Apple zeigt seine Smartwatch ja noch. Ja, und viele Android-Smartwatches sind noch angekündigt. Android Wear läuft ja schon sehr, sehr gut. Und erstaunlicherweise auch die Pebble immer noch sehr stark, was die Kaufzahlen anbetrifft, ist unglaublich, ja. Aber es sind offenbar noch mehr wie ich, die sagen, okay, ich brauche Notifications, ja, und lange Laufzeit, ja, aber keine bunten Bildchen oder keine Flappy Birds, ja. Ich habe es heute gerade wieder gelesen, Flappy Birds auf Android Wear. Ich habe schon in der Rios Wohnsitz gesagt, da schmeiße ich das Teil, würde ich höchstens einmal auf die Straße flappen, ja, und hoffen, dass gleich ein Auto drüber fährt. Weil, also das brauche ich jetzt wirklich nicht, ja. Da krieg ich die Krise. Aber wird's denn einen Durchbruch geben in der im Massenmarkt? Und bis heute kann ich nicht erkennen, dass das ein Produkt für die Massen ist. Es wird im Mittelpunkt stehen, weil die Presse ja komplett durchdreht, schon 2014 komplett durchgedreht. Ja. Smartwatches hier, Smartwatches da und die Apple Smartwatch kommt. Ja, und wenn die Apple Smartwatch jetzt 2015 kommt, und die wird kommen, dann wird die Presse durchdrehen mit diesen Smartwatches. Ja. Und dennoch glaube ich nicht, dass das ein Massenprodukt ist. Ja, es werden viele Leute Smartwatches kaufen, das steht fest. Aber ich glaube nicht in dem Ausmaß, dass man von einem riesigen Massenmarkt sprechen kann. Oder von einer Trendwende im Umgang mit Handys oder Tablets. Das glaube ich nicht. Ja, also ich habe das auch gesehen hier im Bekanntenkreis, einige davon sehr technikversiert und technikaffin, andere weniger. Und kein einziger hatte sich begeistert über die Idee einer Smartwatch, weil die gar keine Uhren mehr anziehen. Und das wollen sie auch nicht. Das ist ein Relikt aus der Vergangenheit. Vielleicht machen sie Kiddies dann wieder. Ja, back to the 90s. Gibt's ja, man hat ja auch eine Zeit lang wieder Plateauschuhe getragen in der Disco. Ja, da hat man sich so in den 70er zurück gefühlt. Yeah. Aber Ich weiß nicht, als 2015 Smartwatches werden in dem Mittelpunkt der Presse stehen, aber es wird keinen Durchbruch auf dem Massenmarkt geben, meiner Meinung nach, trotz Apple Watch nicht. Wie es 2016 aussieht, müssen wir abwarten. Die Wearables auf jeden Fall werden immer interessanter werden. Es wird immer mehr Erweiterung geben, neue Hardware wird es geben mit Wearable-Technologien, das heißt Sensoren beispielsweise, die man überall hin pflanzen kann, ja, anbringen kann am Körper und damit dann Daten sammeln kann, die auf dem Smartphone wieder gesammelt werden und ausgewertet werden können. Da ist durchaus noch viel Potenzial vorhanden. Bisher hat man ja hauptsächlich diese Fitness-Tracker, die es sowohl in den Smartwatches gibt, als auch als Bänder, Fitness-Tracker-Bänder, die dann eben mit einem mit einer App ausgelesen werden können. Aber das ist nur ein kleiner Teil von dem, was eigentlich tatsächlich möglich ist. Man könnte vieles machen, auch in der Medizin, mit diesen Wearables zum Beispiel, kontinuierliche Temperaturüberwachung, ja, oder eben Puls, Atemüberwachung etc. Das muss halt natürlich dann für medizinische Zwecke auch wesentlich verbessert werden noch, klar. Aber auch für den Privat Anwender scheinen da noch interessante Sachen zu sein. Bin mir zwar nicht sicher, ob hier für Diabetiker 2015 noch die große Erleichterung kommt. Google hat letztes Jahr bereits ein System vorgestellt, bei dem über eine eingesetzte Kontaktlinse tatsächlich permanent der Blutzuckerspiegel gemessen werden kann. Und das dann auch wieder an das Handy weitergeben wird. Ich habe zwar noch so meine Zweifel, dass das 2015 also letztendlich für den Privatanwender normal erhältlich sein wird, aber ich denke auch da wird's, wenn man das auch als Wearable sieht, wird's da ja Fortschritte geben und ja. Also da wird noch einiges möglich sein. Ich sag auch intelligente Kleidung beispielsweise, die eben mit Sensoren entsprechend dann ja Umwelteinflüsse an das Smartphone melden. Auch zum Beispiel für die Metropolen interessant, Wearables, die die Luftqualität messen und unter Umständen auch dann eine Meldung ausgeben, ja, auch UV-Sensoren kann ich mir gut vorstellen. Also es gibt's noch viel. Das Jahr der Wearables wird zwar 2015 bestimmt, aber nicht unbedingt die der Smartwatches an sich, sondern mehr die allgemeine Benutzung von Sensoren und Erweiterungen des Smartphones. Ja, da bin ich mir sicher. Ja, neue Hardware auch bei den Android-Geräten. 64-Bit wird das Thema sein, wird die Prozessorgeneration sein, 2015. Jetzt ist die Zeit da. 2014 konnte man noch sagen, nee, also 64-Bit-Prozessoren lohnen sich nicht. Es gibt auch noch kaum Geräte, die eben die 4 GB Hauptspeicher haben und so weiter. Das alles wird 2015 kommen. Und 2015 ist auch 64-Bit-Zeit. Ich würde empfehlen, 2015, so ab Mitte 2015 keine 32-Bit-Geräte mehr zu kaufen, weil dann doch langsam aber sicher die Trendwende einsetzt und dass dann eben auch bis Jahresende man durchaus riesige Vorteile haben wird durch die Verwendung von 64-Bit-Prozessoren in Smartphones und Tablets. Nicht nur wegen der Speicherausnutzung. Ja, und ich denke mal, das wird das Jahr des 64-Bit-Prozessors und das Ende der 32-Bit-Prozessoren wird langsam eingeleitet. Ja, ja, Tegra X1, das ist der Superchip, ja, der vorgestellt wird von Nvidia. Ich komme gleich nochmal dazu in den News. Auch da wird man natürlich auch im Hinblick eben auf die 64-Bit-Neuerungen drauf zählen können, dass neue, schnelle Prozessoren auf den Markt kommen. Die Hardware-Entwicklung ist bei den Android-Geräten noch lange nicht am Ende. Ja. Wo mir ein bisschen die Zweifel kommen, bei der Softwareentwicklung müsste es etwas schneller vorangehen. Aber da erwarte ich auch für 2015 keine Wunder. Die Softwareingenieure bzw. die Programmierer werden wohl eher dann auf die schnelle Hardware setzen als auf die Optimierung ihrer Programme. Und im Moment gibt es ja schon eine Verschwendung von Rechenleistung, ähnlich wie es auch bei den PCs der Fall ist, vor allem auch früher war, wo man dann einfach sagt, na okay, dann braucht man eben die und die Systemvoraussetzungen, anstatt dass man einfach sein Programm mal optimiert. Das ist leider sehr, sehr schade und leider sieht man auch diesen Trend bei den Android-Geräten momentan, wo einfach die Hersteller sagen dann, ja, dann braucht man halt ein schnelles Gerät dazu. Ja, fertig. Und die anderen, die gehen halt nicht. Bumm. So ist es, ja. Und das ist der Nachteil, wenn es so viele verschiedene Geräte eben gibt. Die Entwickler können nicht hingehen, können sagen, wir optimieren das für dieses Gerät. Das muss gehen. Das muss perfekt laufen. Sondern die sagen, ja, das läuft perfekt, man braucht nur ein schnelles Gerät dazu. Bumm. Sehr schade, aber ja, ich habe wenig Hoffnung, dass 2015 sich da softwaremäßig groß was ändert. Das wäre schon sehr verwunderlich. Ja. Auch wenn das Jahr 2015 vielleicht nicht das Jahr der Smartwatches wird, da habe ich doch eine News. Und zwar Montblanc kündigt ein Armband an, das aus einer normalen Uhr eine Smartwatch macht. Ja, wie das? Und zwar, man hat eben ein Armband, wo unten ein Smartwatch-Teil dran ist, oben allerdings die normale Uhr, ja, also eine herkömmliche Uhr, so dass man eben sagen kann, ja, mit diesem Armband wird jede herkömmliche dumme Uhr zu einer Smartwatch. Unten hat man dann ein kleines Display, so wie dieses Bild hier zeigt, wird da auch nicht auf Schnickschnack wie Androidware Wert gelegt, ja, sondern eher sowas wie bei der Pebble eben Notifications und Informationen, kleinere Anwendungen hier, auch ein Fitness-Tracker ist da drin, wo man dann eben unten quasi ablesen kann, ja, und oben hat man dann die Uhr. Ich finde die Idee super, wirklich super, und ich würde dem sogar recht viel Potenzial einräumen. Der Preis von 300 Euro ist natürlich für diesen Hersteller sehr, sehr günstig. $300 sind sehr, sehr günstig, aber naja, es ist für eine Smartwatch, und das ist ja eine Erweiterung quasi, ja, für eine normale Uhr, ist es schon recht viel, da gibt es günstigere, natürlich. Aber dennoch, ja, dieser, ihr kennt Montblanc, das ist dieser Hersteller von den überteuerten Kugelschreibern, die auch als Statussymbol herhalten müssen bei jeder Gelegenheit, ja, um zu zeigen, hier, haha, ich habe Montblanc. Ja, vielleicht kann man das ja auch dann mit diesem Band machen, ne? So, ha, guck mal hier meine teure Uhr, ja, und hier unten, ja, ich habe die natürlich erweitert mit dem Montblanc Smartwatch Armband, yeah. Ne? Aber ich kann es schon aus einem ganz einfachen Grund verstehen. Heutzutage lernen oder tragen eigentlich Leute Uhren nur noch als Schmuckstück oder als Statussymbol. Bei letzterem hat man das Problem, wenn man jetzt eine Smartwatch holt, ja, dann naja, ist das nicht unbedingt ein Statussymbol. Aber wer sein Tag Heuer Chronometer oder eben sowas wie von Montblanc nutzt, ja, und da dieses Armband dran macht und eine Smartwatch dran hat, der hat dann die Funktion einer Smartwatch, aber trotzdem seinen teuren Chronometer. Ja. Oder eben auch, wenn man es als Schmuckstück sieht, dann eben das Design an Uhr, was man gerne hätte. Ja. Das Armband ist natürlich hier wieder so eine Sache, das hat so Carbonoptik, ist aus Leder, kommt aus irgendwoher, in Europa wird das hergestellt, ja. Florenz, genau, aus Florenz. In Florenz wird das Armband hergestellt und ja, gut. Ich finde es okay. Die Idee ist gut. Der Preis etwas hoch, aber naja. Und ich würde dem sogar noch mehr Erfolg bescheinigen als den regulären Smartwatches, weil, wie gesagt, Uhren ist für mich ein Relikt aus der Vergangenheit. Wenn man die trägt, dann hat es einen bestimmten Grund. Und da trägt man auch eine bestimmte Uhr. Und diese bestimmte Uhr zu erweitern mit einem Smartwatch-Modul, um es dann auch funktionell zu machen, das ist eine gute Idee, finde ich. Mal sehen, wie das so wird. Ja, das Samsung Galaxy Alpha, um mal jetzt direkt zu den News zu kommen, wird im Februar eingestellt. Das Premium Phone, was es ja von Samsung sein sollte, wurde schnell klar. Die Leute verlangen Premium bei dem Hauptprodukt. Zum Beispiel eben bei dem, sowas wie beim Galaxy S5. Da wollen die Leute Premium haben und nicht extra ein Alpha-Telefon, wo dann nicht nur sehr viel teurer ist, sondern auch sehr viel bessere Leistungsdaten hat. Ja, angeblich. Aber, das ist inkompatibel. Und ich fand die Idee auch schon ziemlich komisch, dass man dann sagt, ja hier, das ist unsere Hauptreihe, ja, die ist aber nicht so gut. Hier, das Alpha Phone, das ist besser. Ja. Für die Elite sozusagen. Das finde ich sehr, sehr, das fand ich schon sehr, sehr komisch und offenbar kam das auch gar nicht so gut an auf dem Markt. Deswegen verschwindet es jetzt. Die Restbestände der Materialien werden noch aufgebraucht. Bis Februar soll es noch hergestellt werden. Dann gibt es nicht mehr. Und ja, Nachfolger soll dann die A-Serie sein, ja, weil auch offenbar die Leute in Südkorea kein großes Interesse mehr daran haben, hier dieses teure Alpha-Phone zu nutzen. Und dann lieber die A-Serie nutzen, die bei $360 etwa beginnt. Ja, also schon vernünftiger. Ne? Ja. Gut. Auch da muss man natürlich jetzt sagen, Samsung macht ja alle möglichen Experimente. Von daher hat mich nicht verwundert, dass das so ein Galaxy Alpha rausgebracht haben. Das ist kein großes negatives Zeichen, dass das Galaxy Alpha jetzt nicht mehr gibt. Das macht Samsung eigentlich permanent. Produkte auf den Markt schmeißen, schauen, wie sie werden. Und wenn die dann nicht so werden, wie sie sich vorgestellt haben, nicht so ein Erfolg werden, dann schmeißen sie sofort wieder aus dem Sortiment raus. Das ist also kein großes Thema, würde ich sagen. Es ist aber interessant zu sehen, dass auch die Premium-Handys eigentlich nicht mehr so angesehen werden, ja, wie sich das so mancher Firmenchef vorstellt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das negativ oder positiv sehen soll. Negativ könnte man natürlich sagen, ja, die Leute wollen halt nur noch das billig-billig. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, die Leute sind einfach so anspruchsvoll geworden, dass sie auch in so einer normalen Produktreihe einfach ein gutes Phone wollen, ein gutes Handy haben wollen, trotzdem das günstig ist und das auch einfach erwarten, was ich eigentlich auch nicht schlecht finde. Ja. Also, so oder so, Galaxy Alpha wird eingestellt im Februar. Ha! Filme sollen demnächst Zugriff bekommen auf die Beleuchtung, ja, dank dem Sci-Fi-Sender und und die Philips Hue Lampen, ja. In der Tat wurde es sogar schon gemacht, einmal, und zwar während dem Film Sharknado 2. der Schrott, genau, der Kultschrott. Was passiert? Während dem Film steuert also quasi der Film die Lampe über das Android-Gerät und verändert somit die Licht Atmosphäre während dem Film bei entsprechenden Szenen. Ja. Man stelle sich zum Beispiel vor, man ist irgendwo, also im Film geht da jemand rein und auf einmal fällt das Licht aus und zack geht das Licht auch in der Wohnung aus. Oder auf einmal erscheint ein wahnsinnig helles rotes Licht. Dann wird auch im Zimmer ein ziemlich helles rotes Licht freigesetzt, ja, und so weiter. Es sind ja auch verschiedene Farben, die da eben geschaltet werden. Somit kann eine ziemlich gute Atmosphäre geschaffen werden, wenn die Beleuchtung im Raum sich mit dem Film ändert. Faszinierend eigentlich, ja. Ich denke, das wäre eine Sache, wo ich mir wünschen würde, dass es bald noch weiter Einzug hält. Oder beispielsweise, wenn ein Gewitter im Film ist, das dann auch eben blitzt im Wohnzimmerlicht sozusagen, ja. Zack, zack, ja, das ist cool. Also das wäre wirklich genial. Hammerhart, finde ich. Und ist eigentlich im Prinzip eine relativ simple Sache, aber die muss natürlich synchronisiert werden. Das ist wiederum nicht ganz so einfach. Und deswegen werden natürlich jetzt erstmal nur wenige Sachen stattfinden. Bei der 12 Monkeys Serie, die jetzt bald anlaufen wird in den USA am 16. Januar, dort will Sci-Fi jetzt wieder diese Philips Lampe da ansprechen und eben während der Serie dann tatsächlich dieses Feature nutzen, um die Beleuchtung anzupassen. Ich bin sprachlos und find's gut. Ja, ZTE hat ein neues Logo vorgestellt jetzt für 2015 und man sieht deutlich, warum ein neues Logo gemacht werden musste. Es spricht den internationalen Markt an, die chinesischen Schriftzeichen sind weg aus dem Logo und stattdessen wird ein etwas klarerer, scharferer Zeichensatz benutzt, um das Logo darzustellen. Es reduziert sich einfach nur auf die Buchstaben ZTE, aber das mit einem scharfen, scharfen Stil, sage ich mal, einfach und eben auch international. Da sieht man ganz klar, dass auch dieser chinesische Hersteller auf den internationalen Markt drängen will. Ja, rauer Start ins Jahr 2015 mit Lollipop übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat, auf einigen Geräten, auf einigen Nexus-Geräten, gibt es das Problem von einem Memory Leak unter 5.0.1. Google weiß von dem Problem und arbeitet an einem Fix und das wird in der nächsten Version rauskommen, allerdings noch nicht ganz klar, wann die nächste Version erscheint. Was ist genau das Problem? Es wird auf einmal Unmengen an Speicher verbraucht, so heißt es hier zum Beispiel in einem Artikel, dass auf einmal über 1 GB RAM verbraucht werden, wo normalerweise typisch nur 500 MB ist für das System, für das Android-System. Da hat man dann schnell gesehen, dass da ein Memory-Glitch vorhanden ist, ein Memory-Leak und das ist natürlich überhaupt nicht gut, weil das dazu führt, dass die Apps und die Bedienung ziemlich ruckelig werden und auch ständig die Bildschirme neu aufgebaut werden müssen und auch eben weniger Apps im Speicher gehalten werden können. es ist schon ziemlich nervig. Es funktioniert zwar, aber dennoch sollte das so schnell wie möglich behoben werden. Schlechter Start ins Jahr, würde ich mal sagen, aber ja, so ganz so schlimm ist es ja auch nicht, ne? Nett? Na doch, vielleicht, ich weiß nicht. Stellt euch mal vor, ihr bekommt ein Palm-Smartphone und da ist Android drauf. Das könnte passieren. Zwar bleibt von Palm eigentlich nicht mehr viel übrig, außer dem Namen. Ja, das wurde ja von HP gekauft und dann gekillt sozusagen. Ja. Jetzt hat offenbar Alcatel OneTouch diese Palm-Rechte gekauft von HP und will wohl jetzt ein Android-Gerät unter dem Namen, also unter dem Label Palm herausbringen. Eine große Aufgabe, wenn man sich schon nicht mit dem ersten Gerät alles verderben will von der Marke her. Denn ich weiß, die Palm-Nutzer sind ziemlich, oder die ehemaligen Palm-Nutzer, ja, sind ziemlich bedacht darauf und haben, dass es ein ordentliches Produkt ist und sind ziemlich anspruchsvoll auch bei bestimmten Sachen. Ja. Ich sag nur Organizer. Also kann sich Alcatel schon mal darauf einstellen, eine perfekte Organizer-Software für dieses Smartphone zu entwickeln. Ansonsten wird man dieses Palm-Smartphone in die Hand nehmen, gucken und ne. So, und ja, genau das befürchten natürlich oder viele Leute, weil Alcatel ist jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, die hochwertigsten Handys zu bauen. Aber genau das ist, was man vom Label Palm erwarten würde, nämlich hochwertigste Produkte mit einem perfekten Personal Information Manager. Große Aufgabe, große Aufgabe. Mal sehen, ob Alcatel dem gewachsen ist. Huawei steigert Smartphone-Verkäufe um fast ein Drittel. Gar nicht mal so schlecht, wenn man das mal bedenkt, ja. Huawei ist ja eigentlich jetzt nicht bekannt dafür, dass sie so extrem auf den Markt drängen. Vielleicht auch deswegen, weil sie als einziger chinesischer Hersteller bei uns schon einigermaßen bekannt sind und auch schon einige Geräte im Sortiment haben. Ja, das Huawei Ascent beispielsweise war ja schon ein Begriff in den letzten ein, zwei Jahren. Also von daher ist es nicht verwunderlich, aber ein Drittel plus Umsatz, das ist auch nicht schlecht. Und der beläuft sich jetzt in 2014 auf 11,8 Milliarden Dollar. Dieser Umsatz, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja, könnte man meinen. Xiaomi allerdings, obwohl die da ja bekannt wurde, dass das Geschäft weit hinter den Erwartungen in Übersee zurückliegt, ist Xiaomi ein Coup gelungen. Tatsächlich verdreifacht Xiaomi den Smartphone-Absatz. Ob das jetzt an Übersee liegt oder an dem chinesischen Markt, ja, das wollen wir dahingestellt sein lassen, ja. Auf jeden Fall hat es schon einen gewissen Sprung gegeben, ja. Und von daher finde ich auch das Geflenne, was Xiaomi zuerst mal losgelassen hat, oder die Analysten, finde ich eigentlich gar nicht so angebracht, ja, weil wenn ich mir das hier angucke, zum Beispiel im dritten Quartal 2014 gegenüber dem dritten Quartal 2013 wurden eben unglaubliche Zuwächse hier gebracht und Xiaomi quasi, ja, kann man schon sagen, ziemlich gut im Spiel. Als Beispiel: Samsung hat einen Marktanteil von 23,8% mittlerweile. Apple hat 12% mittlerweile. Schon nicht schlecht, gell? Samsung hat Apple überholt. Mal nur so eine Notiz am Rande. Yep. Und Xiaomi kommt dann mit 5,3% Marktanteil. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Lenovo 5,2% und LG 5,1% hat. Ja, LG 5,1% hat weniger als Xiaomi. Also Xiaomi ist ja eigentlich schon auf dem richtigen Weg und ja, kommt eigentlich gut voran, würde ich mal sagen. Die Profite bei den Hardwareherstellern, die sind bisschen allerdings gefallen. Eben gesagt, also Android, klar, weit vorne natürlich, ja. 2014 war ja das Jahr von Android sozusagen, trotz dem iPhone 6 Start, trotz allen Widrigkeiten, Android unglaublich zugelegt. Irre, was da los war. Ja. Ob das 2015 so weitergeht, das kann man natürlich bezweifeln, weil irgendwann ist da auch mal ein Punkt erreicht. Aber 2015, ein irres Jahr für Android. Und trotzdem ist der Profit, der weltweite Profit von Android-Geräten, also nur Hardware, um 50%, um etwa 50% gefallen. Und das kommt einfach daher, weil immer mehr Billiganbieter in den Markt drängen, auch eben die chinesischen Firmen, die da jetzt ihre Geräte anbringen wollen. Viele andere Anbieter haben da schon federn lassen müssen, unter anderem auch HTC, auch Motorola. HTC hat es aber ganz böse erwischt. Die waren ja dann auch so verzweifelt, dass sie gesagt haben, für die Zukunft wollen sie auch im Niedrigpreissegment eben aktiver werden. Und da sieht man aber schon mal, wie viel Einfluss diese OEMs, sage ich mal, die chinesischen Anbieter da haben. Auch Samsung musste schon ein paar Federn lassen. So Firmen wie OnePlus, Xiaomi und eben auch, ich denke, das sind die Hauptkandidaten, ja. Die sorgen schon für ein bisschen Aufruhr. Aber auch andere ganz unbekannte Anbieter, die kommen langsam auf den Markt mit super Billigpreisen. Und deswegen können diese Anbieter insgesamt weniger Geld machen. Ja. Ah, tja. Ist es jetzt so schlecht? Naja, ich weiß nicht. Letztendlich muss man das in Relation sehen. Der Android-Markt ist auch deswegen weiter gestiegen, weil immer bessere Geräte zu immer günstigeren Preisen verfügbar sind. Ja? Wenn die Geräte teurer geblieben wären, dann wären auch nicht so viel verkauft worden. Weil es nun mal so ist, da kann man traurig sein, dass es so ist, aber es ist nun mal so, dass sich Produkte auch durchsetzen wegen dem Preis. Ja, und wenn etwas zu teuer ist, dann setzt sich das nicht durch. Und dann werden eben weniger gekauft. Und da kann es das Beste sein, das Beste, was es gibt. Ja, ist doch klar. Aber das ist ja nichts Neues. Das hat man auch schon bei den Autos früher gehabt. Das hat man bei allen Produkten. Ja, warum fährt nicht jeder wie sagt man so immer schon, das Prunkstück der deutschen Ingenieurkunst, Porsche? Warum fährt nicht jeder ein Porsche? Ja, weil es nicht jeder kaufen kann und weil es nicht jeder kaufen will. Ja, selbst wenn, ich kenne Leute, die haben so viel Geld, ja, die wissen gar nicht wohin mit dem Geld, die würden sich niemals ein Porsche kaufen, weil das einfach zu teuer ist. Was soll ich denn mit einem Auto, das so teuer ist? Und genauso sagen die Leute auch, ja, was soll ich dann mit einem super High-Tech, High-End Handygerät, das alles kann, was ich nicht brauche und mich ein halbes Vermögen kostet? Kaufe ich nicht. Nein, dann kaufe ich mir das Teil für die Hälfte, das kann das, was ich brauche und fertig. Hm? Schön, die Leute sind zufriedener als die Leute, die immer alles haben wollen, ja, aber das hilft natürlich der Industrie nicht. Und jetzt ist natürlich so, für Android ist es gut, für die Industrie vielleicht nicht ganz so gut, weil die wollen ja auch Geld verdienen. Und für die Nutzer, da weiß ich noch nicht genau, ob es für die gut ist, weil schließlich kann es dann auch durchaus passieren, dass eben auch die Qualität darunter leidet. Und ich habe schon das Gefühl gehabt, 2013, 2014, dass sich etwas auch dazu zum Negativen verändert hat, denn es gibt immer mehr Probleme bei verschiedenen Geräten, überhaupt bei jetzt diesen, bei den verschiedenen Versionen von der Software auch. Weder die App-Entwickler noch die Hardware-Entwickler haben meiner Meinung nach hier letztlich die gesamten Systeme unter Kontrolle. Das meine ich jetzt nicht hier unter Kontrolle, was damit gemacht wird, sondern mehr unter Kontrolle, dass es auch richtig funktioniert. Ja, da habe ich definitiv das Gefühl, ich glaube, ich habe jetzt schon seit 4 oder 5 Sendungen jedes Mal gejammert, aber das Google Maps ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Auch Google hat es nicht mehr unter Kontrolle, was auf den Android-Geräten läuft. Ja, obwohl diese Geräte Android zertifiziert sind, also das heißt, das Google Play mit an Bord haben, ja, da laufen dann auf einmal Standardanwendungen nicht mehr, wie das Google Maps. Und das zeigt eins, dass hier auch durch die günstige Hardware, durch die verschiedensten Ansätze, das alles günstig zu halten, meiner Meinung nach, auch Probleme auftreten können, die dann zu Inkompatibilitäten führen und letztlich dann zu einem schlechteren Erleben der Benutzung von Android. Ist einfach, man muss es ganz klar sagen, wenn Google alles unter Kontrolle hätte, so wie Apple, ja, dann wäre es für viele Benutzer einfach ein besseres Gefühl. Muss man leider so sagen, ja. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Aber das Ganze hat sich halt jetzt ein bisschen zu stark in die eine Richtung entwickelt und zu wenig in die andere Richtung. Dass ja auch hier offenbar wird, dass auch Google mit seinen eigenen Geräten bereits schon Probleme hat. Auch die Nexus-Geräte sind eben jetzt mit diesem Memory Leak betroffen und das darf normalerweise eben nicht sein. Ja. Das darf nicht sein. Jo, Star Wars Lego. Ja, ist abwechselnd was Gutes. Ja, die The Complete Saga, die komplette Saga. Gibt's jetzt auch für Androids. Wahnsinn! Ja, es ist immer ein Vollpreisspiel eigentlich. Ja. Gibt's für schlappe 5 Euro irgendwas, 5,50 € glaube ich, sind es ungefähr. Momentan exklusiv bei Amazon im App Store. Ja, genau, bei Amazon im App Store. Dort ist es. Und sehr interessant, meiner Meinung nach. Dass Lego hier oder Warner Brothers ist ja eigentlich, die diesen Weg gegangen sind und das bei Amazon erstmal veröffentlichen. Ja, müsst allerdings auch bald, denke ich, im Play Store erhältlich sein. Aber umso erstaunlicher ist es. Ach Gott, jetzt kriege ich hier mit Lego Star. Oi, oi, oi. umso erstaunlicher ist es eben, dass hier die Android-Version darüber erstmal verbreitet wird. Naja, gut, okay. Man darf sich dennoch freuen, denke ich. Ist ja kein großes Problem, beim App Store hier einzurichten. Ja, und ja, 5,40 € kostet das Ganze für Android-Geräte. Vorsicht, es gibt einige Leute, die Probleme haben mit diesem Game. Und das sind auch verschiedene Gründe. Das ist 1,44 GB groß. Also so viel Platz braucht man, um das zu installieren. Das ist schon jede Menge und da gibt es auch jede Menge Probleme deswegen. Selbst die aufgeführten Geräte, die hier als kompatibel aufgeführt sind, machen manchmal ein paar Probleme. Deswegen hat es mich auch davon abgehalten, ich habe es bis jetzt noch nicht gekauft, weil ich mir fast sicher bin, dass es bei mir nicht funktioniert. Ich habe schon ein 1,2 GB großes Programm versucht zu installieren, aber weil ja jedes Programm unbedingt in den Phone Internal Memory, ja, schreiben muss, habe ich natürlich nicht mehr genug Platz frei, obwohl ich jetzt 32 GB habe, ja, aber eben nur 3 GB Memory für die direkten Phone-Apps, ja, alles was er eben nicht App2SD nutzen kann, bleibt eben im internen Speicher und somit kann ich das eigentlich wohl vergessen. Ja, auch hier natürlich auch wieder ein Rüffel. Da hätte man das auch so machen können, dass man eben hier ein kleines Installer-Programm lädt, downloadet und dann das andere direkt mit dem Programm auf die SD-Karte speichert und nicht etwa hier im Hauptspeicher vom Gerät, weil das geht eben nicht. Nun gut. Lego Star Wars, auf jeden Fall dürfte das für viele interessant sein. Irre. Toll. Wahnsinn. Ja. Ihr müsst unbedingt die Leia sehen in diesem Lego Spiel. Wahnsinn. Kaputtlach. Nvidia. X1, Tegra X1. Wird er wahrscheinlich scheißen und sagt einfach Tegra X1, ja. Der neue Superprozessor soll das sein. Der Superchip. Nvidia ganz stolz vorgestellt schon auf der CES jetzt, ja, ganz stolz präsentiert. Und was bietet er denn so? Was hat er denn so unter der Haube? Ja, einiges kann man da sagen. Beispielsweise ein 256 Core Maxwell GPU ist da eingebaut. Ja, jetzt auf dem Sitzhocken bleiben, das hat nicht so viel zu bedeuten, ja, also 256 Kerne, ja, das ist nicht der Prozessor, ja, aber ne? Trotzdem beachtlich, 256 Kerne für Maxwell GPU. Dann eine 8-Core 64-Bit-CPU natürlich integriert, also ein 8-Kern-CPU, Wahnsinn. Ist fähig, 4K-Video mit 60 Hertz Rate darzustellen in H265 und meiner Meinung nach besonders interessant, VP9. Ja, VP9, WebM, ihr kennt WebM, ja, benutzt VP8, der Nachfolger davon, VP9, der auch von Google jetzt schon langsam aber sicher in Position gebracht wird, der wird hardwaremäßig unterstützt von diesem Chip. Wahnsinn, finde ich das. Und natürlich auch, erwähnenswert klar, H265, auch der Nachfolger von H264, wird ebenfalls hardwaremäßig unterstützt. Und seht ihr, das ist das, was ich meine an 2015 wird das Jahr des 64-Bit-Prozessors. Das ist jetzt der 64-Bit-Prozessor und er bringt wieder Unterstützung mit für diese neuen Videoformate. Ja, und diese Videoformate werden dann auch genutzt werden, vor allem das VP9, weil das ein patentfreies Format ist. Und ich bin mir sicher, dass auch das jetzt, nachdem hier einige Unklarheiten beseitigt sind, dass das auch von mehr Firmen genutzt werden wird. Auf jeden Fall wird es von Google benutzt werden. Und entsprechend auch von Apps, die wiederum auf die API zugreifen. Ja, es wird alles noch im Laufe des Jahres, denke ich, kommen. Und dann wird sich zeigen, die Prozessoren mit solchen Spezialhardware, mit solcher Spezialhardware integriert, die werden dann unwahrscheinlich viel schneller und besser die Programme, Apps, Spiele darstellen können. Ja. Als die Prozessoren ohne das Ganze. Massiv werden da die Unterschiede sein, das kann ich euch sagen. Ja, also, wenn ihr da auf einem alten Gerät mit einem alten Prozessor dann entsprechendes Video anschaut, also bin ich mir ganz sicher, dann wird es ruckeln. Ja? Und mit diesen Hardware-Spezifikationen, mit dieser Hardware-Dekodierung dann, H265 oder VP9, wird es ein Hammer werden, dann könnt ihr flüssiges 60 FPS Frames pro Sekunde 4K-Video eben wunderbar anschauen. Ja, hier habe ich ein bisschen geschluckt. Ja. Hier wird gesagt, ein 1,3 Gigapixel Kamera Throughput. Ja, jetzt müsst ihr aufpassen, ja, der Chip ist dafür geeignet, um bis zu 1,3 Gigapixel Kameraauflösung so zu verarbeiten, um es mal etwas allgemeiner zu halten. Ja, das heißt aber nicht, dass jedes Gerät mit diesem Prozessor 1,3 Gigapixel hat. Vorsicht. Ja, ja, Schreck. Also wenn ein gutes 13 oder 16 Megapixel Pixelkamera verbaut ist, dann ist alles wunderbar. Ich glaube, das ist auch nicht mehr das Problem. Ja, auch wenn das hier erwähnt wird. Auch andere Prozessoren könnten da wesentlich mehr rausholen, wenn es denn endlich mal die Kameras machen würden. Weiß nicht, wird wahrscheinlich wieder eine Patentgeschichte sein. Tja, also der Superprozessor wird kommen von Nvidia. Jetzt gucke ich mal. Ja, gut, Benchmarks wird wahrscheinlich sowieso nicht groß sein. Aber es soll die Leistung haben, diese GPU, übrigens die Grafik, der Grafikprozessor da drauf, soll die Leistung haben, die eine GeForce RGTX 980 bietet. Ja, so viel Power soll das Teil haben. Ist gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich bin begeistert. Ich möchte jetzt ein Tegra X1 Phone haben. Ja, genau. Wird aber noch ein bisschen dauern. Ja, ein Killer Wearable von Neptune 2015 soll ja riesig groß einschlagen. Ja, Neptune hat ja schon ein erfolgreiches Kickstarter-Projekt ins Leben gerufen und hat dann eine Smartwatch auch tatsächlich ausgeliefert, Sommer 2014. Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum das Teil nicht groß genutzt wird. Das ist ja fast so groß wie ein Handy. Ja, eine riesen Trümmer am Armgelenk. Kein Wunder, dass das... also wenn das jetzt die Killer... das Killer-Wearable wäre, dann könnte ich es nur verstehen, weil mit dem Teil kann man wirklich jemanden killen, wenn man das jemand ans Ohr haut. Ja, irre das Ding. Aber die sollen jetzt was ganz, ganz anderes haben, also die Zukunft der Wearables und bla und hin und her und alles sind jetzt erwartungsvoll, was denn da der Nachfolger ist. Und was weiß man darüber? Gar nichts. Gar nichts groß, ja. Getneptune.com, da könnt ihr euch eintragen lassen. Wenn die wissen, was da rauskommt, dann erfährt ihr dann vielleicht auch, ja. Aber trotzdem halte ich mal Ausschau, ja, auf dieses, auf die Firma Neptune mit diesem Killer Wearable. Mal sehen, was das denn auf sich hat. Ja, Wildkatzen-Sounds, ja, das muss natürlich sein. Ganz klar, vor allem im Jahresanfang, ne? Wildkatzen-Sounds auf dem Handy, natürlich, her damit. Ja, und eine Auswahl gibt's in einer App auf dem Google Play Store, die ist sogar kostenlos, ja, Best Wildcat Sounds nennt die sich. Und dann könnt ihr verschiedene auswählen, ja. Ein Jaguar, Lion, Ocelot, Leopard, Cougar, Tiger, Cheetah, Snow Leopard, Serval, Bobcat. Unglaublich. Also nur einfach laden, ja, und draufklicken und schon, ja, hört ihr Wildkatzen schreien. Ich liebe eben Wildkatzen. Ich bin Wildkatzen-Fan. Ja, deswegen muss ich immer mal wieder was von Wildkatzen erzählen. Mhm. Die Community hat auch etwas auserkoren, zumindest mal der Robert, was denn interessant ist für die Cardboards, genau, die VR-Brillen, ja, da hat der Robert geschrieben, nachdem Rio Cook im Uncast immer wieder über verschiedene Android VRs Lösungen berichtet, bin ich neugierig geworden, was ist eigentlich so toll an diesen VR-Brillen, also Virtual Reality-Brillen, ja. Und da ist ein Link drauf zur hard-fragmented.blogspot.com und da kann man mal ein bisschen was drüber lesen. Ich verweise euch jetzt einfach mal an diesen Artikel. Vielleicht ist da ja auch sind noch ein paar interessante Sachen dabei. Der Jean Martin, glaube ich, ja, haben wir mal gesagt. Ist richtig ausgesprochen, gell? Hat dann auch noch geschrieben, oder einen Link zum YouTube-Video, das sollte alles erklären. Stell dir einfach vor, dass du richtig ins Game eintauchen kannst, dass es dir vorkommt, als wärst du im Spiel, das ist die Zukunft. Und weiterer YouTube-Link. Und damit Spike schreibt noch nichts für Leute mit empfindlichen Magen, da kann ich nur zustimmen, ja. Deswegen ist es auch noch ein zwieschneidiges Schwert. Ja, und natürlich auch die Qualität von diesen einzelnen VR-Brillen, also wie das mit der Cardbox so ganz funktionieren soll, das ist mir auch noch rätselhaft, ja. Oculus Rift, okay, gut, die habe ich schon mal ausprobieren können, aber naja, gut. Also so ein bisschen Mysterium gibt's immer noch da drin. Definitiv. Ja, aber ich denke, irgendwann wird so eine Cardbox bei mir auch mal eintreffen und dann werde ich so lange das Ding probieren, bis mir es übel wird. Also 10 Minuten und dann war's das Ganze. Ja, kann ja passieren. Ich hatte jetzt hier noch das gar nicht drauf hier. Der Matt Spike hat noch geschrieben, hallo Rio, wird es einen Beitrag von Markus nach der CES geben? Ja, dann habe ich natürlich gleich weiter gefragt, das wäre schön. Ja, Markus, was sagst du dazu? Ha, die Antwort kam sogar schon. Könnte man eigentlich machen. Ja, Markus, super, toll. Das wäre wirklich Wahnsinn. Ich glaube, die Hörer würden sich auch total freuen drüber. Über einen Beitrag von dir zur CES. Und ich erst. Apps im Abo wurde dann auch nochmal angesprochen vom Matt Spike ja schon letzte Woche, dass eben jetzt die Entwickler nach den In-App-Purchases jetzt eben auch auf Abos immer mehr setzen. Ja, das stieß jetzt nicht gerade auf Gegenliebe bei mir. Auch der der User Titty Twist, ja. Na, hoffentlich geht das voll in die Hose. Mit so etwas kann ich mich ja gar nicht anfreunden. Ja. Der Matt Spike da drauf, bin generell auch gegen Abos, aber man muss es ja auch mal von der Seite eines Entwicklers sehen. App kaufen und lebenslang Updates erwarten, das passt auch nicht zusammen. Bei dem Programm für den PC muss meist auch jede neue Version bezahlt werden. Wenn man die Preise der Android-Apps mal von den von Apple vergleicht, kann man sich nicht beschweren. Dort kosten die Apps meist viel mehr als bei Android. Teilweise sind die gleichen Apps sogar kostenlos. Also natürlich will ich die Leistung der Entwickler auf keinen Fall schmälern, aber ich finde, Abos gehen gar nicht. Das war auch noch nie so. Erforsche mal deine Gefühle, ja. Das war noch nie so. Und Updates müssen kostenlos sein. Ganz klar. Und zwar immer, solange das Programm unterstützt wird. Das heißt ja nicht, dass Programme, die zum Beispiel prinzipiell geändert werden, dass die auch kostenfrei sein müssen. Ja, zum Beispiel, wenn ich GTA 4 habe auf der PlayStation. Und dann kommt jetzt GTA 5 raus. Da warte ich nicht, dass GTA 4 kostenlos geupdatet wird auf GTA 5. Aber wenn zum Beispiel bei GTA Bugfixes gibt oder vielleicht ein paar neue Funktionen eingeführt werden, ja, was bei GTA 5 beispielsweise permanent passiert jetzt, ja, sogar neue Inhalte. Zu den Feiertagen gibt es dies und das und dann wird das mal geändert und das verbessert. Dann erwarte ich, dass das kostenlos ist. Und zwar immer, solange die App gewartet wird. Und das ist ja auch bei Betriebssystemen so. Im Prinzip hat man ja auch die Betriebssysteme auf den Computern, die ständig gewartet werden und das natürlich kostenlos ist. Ganz klar, das muss kostenlos sein. Das sind Bugfixes und Verbesserungen und so weiter. Und das gibt's alles kostenlos. Es ist auch bei Android generell so, ja, bei einem Betriebssystem so. Auch da muss man überhaupt nichts zahlen dafür. Wenn natürlich eine neue Windows-Version kommt, klar, dann ist es wieder was anderes. Aber die gleiche Windows-Version, die muss geupdatet werden. Ich habe nichts dagegen, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine App programmiert, ja, und dann sagt, okay, jetzt muss ich mal einen Schnitt machen, jetzt bringe ich eine neue App raus. Okay, und verkauft die dann wieder. Gut, ist zwar unschön, je nachdem, wie viel die Änderungen bewirken, aber das ist in Ordnung. Aber die gleiche App per Abo immer wieder dafür zahlen, das finde ich nicht gut, weil das wird auch dazu führen, dass die sichere Einnahmequelle bei den Entwicklern nicht unbedingt dazu führt, dass sie auch regelmäßig Updates machen. Ja? Dann wird wie viele Apps im Play Store übrigens, ja, die App einfach monatelang, jahrelang nicht aktualisiert. Und wenn das mit einem Abo-Modell wäre, dann würde das ja auch ständig Geld kosten. Ja, ohne dass eben was verbessert wird. Und das finde ich nicht korrekt. Dann zahle ich lieber ein bisschen mehr am Anfang, ja, also ein bisschen mehr für die App und kann die dann einfach benutzen, als dass ich monatliche Fixkosten habe. Weil, wie gesagt, das darf man auch nicht unterschätzen. Es werden weniger Leute solche Apps kaufen, weil die Leute zurückschrecken vor monatlichen Belastungen oder vor jährlichen Belastungen. Das kann nicht sein. Und das ist so richtige Hemmschwelle. Also ich kenne Leute, die sagen, ich definitiv keine monatlichen Belastungen. Alles, was monatlich kostet, ist definitiv außen vor. Die nehmen auch kein Deezer oder kein Google Play, Music All Access oder sowas, ja, weil man eben monatlich zahlen muss dafür. Ja, wenn es einmalige Zahlungen sind, ist es eine Sache, da kann man das besser kontrollieren, aber monatliche Fixkosten, die summieren sich so schnell, da hat man dort diesen Dienst, hat dort diesen Dienst, hat dort diesen Dienst, dann hat man auf einmal 300, 400 € im Monat, wo einfach so weggehen. Ja, und es geht gar nicht. Ja, es geht gar nicht. Gut. Also. Dann komme ich mal zur App der Woche. Und zwar ist das etwas, was der Manuel empfohlen hat, in der Rios Wochensicht. Ging es nämlich darum, bei E-Book-Readern, dass die Schlafschwierigkeiten verursachen, wenn man so spät vom Schlafengehen noch liest, wegen dem Blauanteil am Display. Ja, ich bin zwar jetzt noch nicht so ganz davon überzeugt und ich lasse jetzt auch mal die Diskussion über Sinn und Unsinn dieser Studie dahingestellt sein. Wer auf Nummer sicher gehen will oder Anwendungen hat, wie zum Beispiel an einer Sternwarte astronomische Beobachtung wo, oder sonst, wo die Augen eben nicht geblendet werden sollen, wenn man das Tablet oder ein PC, Entschuldigung, ein Smartphone benutzt, der kann sich Twilight mal antun. Ja, die App ist erstmal kostenlos erhältlich. Dadurch kann man nämlich den Farbton massiv ändern, bis hin zu einem sehr starken Rotschleier über das Display legen, bis fast nur noch rot rauskommt. Also ja, ihr wisst, was ich meine, ja. Also man kann schon noch was lesen, aber eben ne, rot halt vor allem. Und das ist sehr, sehr gut. Nicht nur eben für die Augen, die sich dann nicht an die Dunkelheit gewöhnen müssen. Übrigens ein Verfahren, was auch in Dunkelkammern und auch bei astronomischen Beobachtungen eben eingesetzt wird. Dort wird Rotlicht benutzt, eben um die Augen und das Filmmaterial vor Lichteinwirkung zu schützen, weil rotes Licht eben eine ganz andere Wellenlänge hat wie blaues Licht. Blaues Licht ist schlecht, rotes Licht ist gut. Also blaues raus. Rotes rein und schon hat man eben diesen Effekt. Ich finde schön, dass das Programm auch kostenlos ist. Was ich gemerkt habe, ich habe das jetzt testweise mal aufs Tablet installiert. Da muss ich sagen, es verlangsamt das Tablet doch schon merklich. Also ich habe dann beim Scrollen, also hier im Homescreen, beim Wechseln von den vom App Drawer Seiten, ja, habe ich da also schon deutliches Ruckeln gemerkt. Für zu lesen dürfte das jetzt nicht großartig was ausmachen. Es wird halt wirklich ein Filter drüber gelegt über das Bild und damit man nicht unbedingt immer nur zur gleichen Zeit das hat oder immer wenn man die App startet, kann man einstellen, immer wenn man die App startet, soll das passieren. Man kann es aber auch so einstellen, dass es zum Beispiel nur zu bestimmten Uhrzeiten passiert. Wenn man das jetzt zum Lesen nutzen will, ist es eine gute Sache. So ab Sonnenuntergang, ja, das wird sogar selbstständig herausgefunden, ab wann geht die Sonne unter, anhand von der Position, wo man sich aufhält, wird der Sonnenuntergang berechnet. Momentan ist es zum Beispiel eben so um 16:30 Uhr rum etwa, ja, hier so in Zentraleuropa. Und dann wird eben ab dort diese Funktion eingeschaltet. Ja, und der Blauanteil eben rausgemacht und dieser Rotstich drüber gelegt, so dass man eben da augenschonender lesen kann. Wer überhaupt schon Probleme hat beim Lesen von E-Books auf Tablets, weil er dabei geblendet wird, selbst wenn er die Lichtstärke, also die Screen Brightness ganz runterstellt, ja, und wenn das dann selbst noch zu hell ist, der wird das fantastisch finden mit diesem Rot. Da wird man nämlich überhaupt nicht mehr geblendet. Und somit kann man auch sehr viel entspannter lesen. Man muss sich natürlich erstmal daran gewöhnen, dass eben alles rot ist. Ja? Totaler Rotstich. Aber ich denke, das ist schon augenschonender beim Lesen. Macht nicht so schnell müde. Ja. Und naja, soll halt eben auch den Einfluss auf Melatoninspiegel und Melanospin, Melanopsin. So. Ja, deutlich eben verringern den Einfluss und damit sind ja dann alle auch zufrieden. Ja. Gut, also Twilight, die App der Woche, sogar noch kostenlos. Wer will denn mehr? Unfassbar. Ja, und das war's für heute von der ersten Folge des Uncasts im neuen Jahr. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, nur her damit. Unter Google Plus, Uncast oben der Suche eingeben und die Uncast Community auswählen. Dort könnt ihr alles loswerden, freue mich immer drüber. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Und alle Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com. Bitte immer dran denken, an die Mehrzahl uncast.thenetcasts.com mit S hinten. Jetzt landet ihr woanders nach. Und gleich am Anfang des Jahres auch mal wieder Intro und Outro. Ja, ist von Zero Project. Der Titel heißt Infinity. Und der Track ist lizenziert unter einer Creative Commons License 3.0 bei SA. Und ich glaube, dass auch dieser Jingle schon sehr, sehr lange in Benutzung ist. Ich glaube nämlich, seit Ende 2010 ist der schon beim Uncast mit drin. Eigentlich von Anfang an? Ja, von Anfang an, natürlich. Ha! Unglaublich. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, ja. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And voice rule that world.